Hier ist der Hessische Rundfunk. Sie hören eine Sendung der Abteilung Aktuelles Wort. Die Unbequemen. Aufzeichnungen und Gespräche der Kriegsgeneration in einem Bericht von Alfred Andersch. Die Regie hat Hans Kettler. Wir beginnen. Aus dem Tagebuch unseres Reporters. Bonn, im April 1951. Sprach gestern mit dem Bundestagsabgeordneten C. Vielmehr, er sprach mich im Bundeshaus an. Wir kennen uns von vielen Pressekonferenzen in Stuttgart her. Er war ziemlich aufgeregt, als er zu mir sagte: Sie müssen einmal über die Wahlbeteiligung schreiben. Es ist ein Skandal. Offensichtlich meinte er die Beteiligung an den Landtagswahlen in Württemberg, die soeben stattgefunden hatten. Seine Partei hatte eine Schlappe erlitten. Ich wollte ihn ärgern und erwiderte: Na, die Wahlbeteiligung war doch gar nicht so schlecht. 82% höre ich. Ach was, 82%, sagte er wütend. Die entscheidenden Jahrgänge wählen so gut wie überhaupt nicht. Wir haben das mit sorgfältig ausgearbeiteten Befragungsmethoden feststellen lassen. Wissenschaftlich ist das genau getestet. Die entscheidenden Jahrgänge? Fragte ich. Welche Jahrgänge meinen Sie damit? Die ganzen Altersklassen von Ende 20 bis Anfang 40. Die Leute, die jetzt ans Ruder müssten. Es gibt Jahrgänge, zum Beispiel 1914 und darunter, die nur zu 35% an die Wahlurne gehen. Können Sie sich das erklären? Schwierige Frage. Verdammt schwierige Frage. Er ging weiter und ich stand im Bundeshaus, glotzte auf den Rhein runter und kratzte mich am Kopf. Ich fühlte mich, wie man so schön sagt, getroffen. Denn ich gehöre selbst diesen fatalen Jahrgängen an. Ich bin 37 und, ja, auch ich habe, aber bitte sagen Sie das nicht weiter, bei den letzten Wahlen nicht gewählt. Da hatte ich mein Problem. Und der Herr Abgeordnete verlangte von mir, ich solle es lösen, ja, womöglich darüber schreiben. Dabei ist das seit dem Kriegsende mein politisches Problem Nummer eins. Jedes Mal, wenn ich versuchte, es anzugehen, musste ich mich erinnern, was mit uns geschehen war. Es war nicht leicht, den Punkt zu finden, an dem ich beginnen musste. Ich erinnerte mich also. 1944. Hier Brunhilde, Obergefreiter Krause. Kommandeur wird gewünscht? Ja, Moment mal. Herr Hauptmann, das Regiment will Sie sprechen. Wollen die denn schon wieder? Hauptmann Schieblut? Ja, was ist? Ah, Herr Major. Guten Morgen, Herr Major. Aha. Mhm. Wird gemacht, wie üblich. Jawohl. Oh, ein paar sind schweinemäßig dran mit den Füßen, aber wir werden die schon mitkriegen. Haben ja noch zwei Panjekutschen. Es gibt wieder Arbeit für dich, Röseke. Wir Männer haben nie Ruhe. Da habt ihr Schreibstubenbullen gut. Wie heißt das Kaff? Kalinikovo. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich 1941 da mal durchgekommen bin auf dem Vormarsch. Wird gemacht, Herr Major. Jawohl, Herr Major. Pause. Herr Hauptmann. Das Dorf wird geräumt. Absetzen nach Kalinikovo, 50 Kilometer weiter westlich. Ist das noch auf dem jetzigen Mästischblatt? Nee, Herr Hauptmann. Hier ist es drauf. Lass mal sehen. Na da, sehen Sie mal hier. Hier liegt Schitomir. Wir stehen 50 Kilometer westlich davon. Und wenn wir hier in Kalinikovo sein werden, sind wir nur noch 20 Kilometer von der alten polnisch-russischen Grenze weg. Weit haben wir es gebracht, vom Sommer 41 bis zum Herbst 44. Na, noch ist Polen nicht verloren. Wenn es so weitergeht, sind wir Weihnachten wieder zu Hause bei Mutter. Halt dein ungewaschenes Maul, Röseke. So was denkt man. Aber man sagt es nicht. Lassen Sie nur, Krause. Ich weiß schon, wie geredet wird. Röseke, geben Sie den Kompanien Bescheid. Um 12 Uhr steht das Bataillon zum Abmarsch. Auch die Trosse. Die Küche geben um 11 Uhr Essen aus. Jawohl, Herr Hauptmann. Befehl an die Kompanie. 12 Uhr Abmarsch. Essenausgabe 11 Uhr. Gut. Noch was, Röseke. Herr Hauptmann. Meinen Sie wirklich, es wäre besser, zu Weihnachten zu Hause zu sein? Das bedeutet doch, dass der Ivan auch bei uns zu Hause ist. Und bei mir zu Hause ist er schon. Wie meinen Sie das? Ja, deswegen bin ich doch hier. Bis Ende 1943 war ich UK gestellt. Bin doch Dreher bei BMW in Eisenach. Dann haben sie mich durch einen russischen Facharbeiter abgelöst. Der Junge arbeitet prima, haben sie mir gesagt, als ich das letzte Mal in Urlaub war. Ach so. Naja, schon gut. Na, hau jetzt ab, Röseke. Gib die Meldung durch. Naja, ich gehe ja schon. Machen Sie sich nichts draus, Herr Hauptmann. Ist alles halb so schlimm. Nein, nein, ich weiß schon Bescheid. Sagen Sie mal, Krause, was werden Sie eigentlich machen nach dem Krieg? Sie meinen, wenn ich überlebe? Ja. Tja, das werde ich schon machen. Setze mich wieder hinter eine Buchhaltung. Meinen alten Laden oder irgendeinen anderen. Wie lange sind Sie denn Soldat? Seit 39. War gleich unter den ersten, die eingezogen wurden. Frankreich, Balkanfeldzug, Ukraine, Kaukasus. Zweimal verwundet, nicht wahr? Ja. Letzte Mal Lungensteckschuss. Der war gemein. Und nach all dem können Sie sich einfach wieder hinter eine Buchhaltung klemmen? Warum denn nicht? Also das glaube ich einfach nicht. Sie meinen, weil man dauernd im Dreck gelegen, sein Leben verteidigt hat, geht das nicht? Ich will Ihnen mal was sagen. Ich freue mich direkt darauf, wieder mal in einem sauberen, ordentlichen Büro zu sitzen. Auf die Dauer ist so ein Krieg stinklangweilig. Immer dasselbe. Ich würde es nicht können. Aber Herr Hauptmann. Ich habe sowieso nichts anderes gelernt als Soldatenspielen. Mit 14 war ich schon bei der HJ, im Frühjahr 39 Abitur, Arbeitsdienst und dann gleich bei Kriegsausbruch als Fahnenjunker eingetreten. Na, herrlich. Da können Sie nach dem Krieg ganz von vorn anfangen. Ganz neues Leben können Sie anfangen. Ja. Das wird ein schönes Leben werden mit den Russen und den Amerikanern im Lande. Nee, Krause, wenn ich daran denke, also dann wird es ganz zappenduster in mir. Wir sollten hier stehen bleiben, wo wir sind, stehen bleiben und fallen, wenn es nicht anders geht, aber nicht mehr zurück in die Heimat. Meine Heimat ist der Krieg. Aber Herr Hauptmann, wir haben uns doch schon in manchem Dreckloch ganz gemütlich eingerichtet. Wir müssen es eben nur aushalten und überstehen, auch nachher, zu Hause. Ich bin kein so sturer Bock wie Sie. Das wundert mich eigentlich, Herr Hauptmann. Sie sind doch Berufssoldat. Es hängt ja nicht vom Soldatsein allein ab. Sehen Sie, heute ist es ja ganz blöd, das auszusprechen, aber ich bin immerhin mit ein paar Idealen in den Krieg gegangen. Ich habe an den Sieg geglaubt. Glauben Sie, ich nicht? Als ich damals mit dem Vorkommando in Bordeaux einrückte, 1940... Na schön, aber dann haben Sie es hinter sich gebracht. Haben sich damit abgefunden. Womit soll ich mich abgefunden haben? Mit den Gedanken darüber, was aus dem Krieg wird. Einfach stur sind Sie geworden. Ja, aber nur äußerlich. So? Ja, bestimmt sogar. Und Sie lernen es auch noch, Herr Hauptmann. Das stur werden. Nee, glaube ich nicht. Ach, Krause. Was wird aus Deutschland? Tja. Keine Ahnung. Offen gestanden, ich werde froh sein, wenn ich für meine Frau und die Kinder sorgen kann. Das ist für mich Deutschland. Ich habe keine Frau und keine Kinder. Ja, Sie haben es gut. Aber wir können Deutschland doch nicht einfach abschreiben. Und darum dreht sich's gar nicht, Herr Hauptmann. Deutschland wird uns abschreiben. Sind Sie verrückt? Wie können Sie sowas sagen? Sie werden sehen, dass ich recht behalte. Mit uns wird man nicht viel anfangen können. Wir haben so komische Ideen. Ganz andere als die Russen und Amerikaner. Auch ganz andere als die Leute bei uns zu Hause. Was denn für Ideen? Sie haben es doch selbst vorhin gesagt. 4 Jahre lang nichts als Dreck und Tod und nie haben wir Zeit gehabt, mal an uns selbst zu denken, was aus uns mal wird. Dabei haben wir doch eigentlich immer nur daran gedacht. Ohne Ende haben wir darüber nachgedacht, was aus uns wird, wenn wir nicht verschütt gehen. Ja, ist es eines Tages soweit. Eines Tages wird der Krieg aus und wir noch am Leben sein. Toi, toi, toi. Na und? Deutschland wird uns brauchen. Gerade uns. Oh, Dreck wird es. Leute wie wir sind unbequem. Wir haben keine Ideale mehr, verstehen Sie? Nach dem Krieg wird man Leute mit Idealen suchen. Nicht so sture Böcke wie uns, die man für nichts mehr begeistern kann. Herein. Was ist, Röseke? Befehl ausgeführt, Herr Hauptmann. Gibt's viel Theater, Röseke? Nee, Herr Hauptmann, waren ganz ruhig. Sind überhaupt in letzter Zeit so ruhig geworden. Komisch. Gar nicht komisch ist das, Herr Hauptmann. Wir haben eben die Schnauze voll. Na, halt du lieber deine, Röseke. Hast bis 43 Druckposten geschoben, meinst du, kannst hier eine Klappe riskieren? Ist ein ganz junger Marschierer. Und ich werde auch nicht alt werden dabei. Verlass dich drauf. Aus dem Tagebuch unseres Reporters. Irgendwo im Osten, Oktober 1944. So treffe ich sie in Kalinikowo oder anderswo. 50 Kilometer westlich von Chitomir oder östlich von Sedan oder nördlich von Florenz oder anderswo. Und es ist schon ziemlich kalt im Herbst 1944 in der Ukraine. Hauptmann Gerhard Schiebelhut, der Jüngste, war im Jahre 1933 14 Jahre alt. Ein sportlicher Typ. Ab 35 HJ-Führer, Jawohl, auch in höheren Rängen. 1939 Abitur, der Eintritt in die ersehnte Offizierslaufbahn fiel gleich mit dem Kriegsbeginn zusammen. Mehrfach verwundet, einmal im Heeresbericht erwähnt, Träger des Deutschen Kreuzes in Gold und augenblicklich, 25 Jahre alt, Bataillonsführer in einem Panzergrenadierregiment. Das Bataillon hat noch knappe Kompaniestärke. Obergefreiter Robert Krause, in Zivil Buchhalter, hatte 1930 die kaufmännische Lehre beendet und war schon 2 Jahre arbeitslos, als er im Jahre 33 20 Jahre alt wurde. Mitglied der Gewerkschaftsjugend. Bekam dann Arbeit in einem Büro des Autobahnbauers und heiratete. Hatte seit Hitlers Machtergreifung ein ungutes Gefühl, verdiente aber Geld und fand, dass einiges auf die Beine gestellt wurde. Wurde 1939, 26 Jahre alt, eingezogen. Beroch, ein sehr nüchterner Charakter, erst einmal den Wehrmachtsladen und entschloss sich dann, nicht aufzufallen. Wurde also der typische ewige Oberschnäpser, das Rückgrat der Armee. Schmeißt die Bataillonsschreibstube des Hauptmann Schiebelhut abwartend und stur, auch in der dicksten Luft. Gegenwärtig 31 Jahre alt. Soldat Paul Rösicke, der Älteste, war schon 24, als Hitler zur Macht kam. Ausgebildeter Facharbeiter und klassenbewusstes Mitglied der SPD. Sah einige Arbeitskollegen, vor allem die kommunistischen Betriebsräte, im KZ verschwinden. Las manchmal illegale Flugblätter und Zeitungen, verdiente gut, heiratete und machte 1938 mit seiner Frau eine KdF-Reise nach Oberbayern mit. Hielt, wie wir gehört haben, die Stellung bis 1943. Hatte niemals Illusionen über den Ausgang des Krieges und liest, die Flugblätter der Russen interessiert, glaubt ihnen aber ebenso wenig, wie er dem völkischen Beobachter glauben würde, lese er ihn. Der wird an der Front nämlich schon lange hauptsächlich für die Latrinen benötigt, auch für die Latrinenparolen. Rösig ist jetzt 35 Jahre alt. Aus dem Tagebuch unseres Reporters. Frankfurt im Sommer 1947. Die Hitze ist drückend. Hat aber Vorteile, man denkt da nicht immer ans Essen. Wenn es nur was anderes zu trinken gäbe als diese entsetzliche Molke oder das Dünnbier. Muss nachher das Geld für den letzten Artikel abholen. 75 Mark. Das langt gerade für 15 Zigaretten. Werde an den Bahnhof gehen zu Bertram, der lässt sie mir für 5 Mark das Stück. Übrigens eine glänzende Nachrichtenzentrale, der Feldwebel Bertram. Bei ihm erfährt man alles über die alten Kumpels. Herein! Herr Krause? Ja, was ist? Draußen ist ein Herr Schiebelhut, der möchte Sie sprechen. Soll ich ihn reinlassen? Herr Schiebelhut? Moment mal. Sollte das etwa Hauptmann Schiebelhut? Ja, lassen Sie ihn sofort herein, Fräulein Wittmann. Im Augenblick. Mein Gott, der Schiebelhut. Nichts mehr von ihm gehört, seitdem er 45 ins Lager kam, bei den Amerikanern. Ziemlich genau 2 Jahre her. Bitte, Herr Schiebelhut. Hallo, da ist er ja. Guten Tag, Herr Hauptmann. Hallo, Krause. Aber mit dem Hauptmann hören Sie immer gleich auf. Den gibt's nicht mehr. Das ist eine alte Gewohnheit, Herr Hauber. Also, wie Sie wollen. Sag ich, Herr Schiebelhut. Klingt komisch, was? Es klingt manches komisch heutzutage. Sie sehen schlecht aus. Bitte nehmen Sie Platz. Danke schön. Sind immer noch die alten Klamotten? Na, möchte ich sie schon gern loswerden, wenn ich könnte. Krause, ich bin erst vor 2 Monaten aus dem Internierungslager entlassen worden. Internierungslager? Ja, hat man Sie damals aus dem Camp dorthin gebracht? Hatten Sie etwa gedacht, ich würde schon freigelassen? Ja, warum denn, um Himmels Willen? Ich war doch so ein mittleres Tier bei der HJ seinerzeit. Und außerdem Berufsoffizier, also Militarist. Herzliches Beileid, Herr Schiebelhut. Scheußliche Sache. Ach, wissen Sie, das ist jetzt vorbei. Damit hatte ich gerechnet. Na, das ist gut, dass Sie so nehmen. Aber das, was ich seither erlebt habe, damit werde ich nicht fertig. Wieso? Was ist los? Was haben Sie erlebt? Sehen Sie, ich bin losgezogen, wollte anfangen zu studieren. Keine Universität hat mich angenommen. War in Göttingen, Marburg und Frankfurt. Nichts zu wollen. Ich sei politisch zu stark belastet, haben sie gesagt. Sie müssten erst mal die Unbelasteten unterkriegen. Sehr höflich haben sie das gesagt. Ich kann mich nicht beklagen. Aber das schlechte Gewissen, mit dem sie das sagten, war fast noch schlimmer als die Ablehnung selbst. Schöne Bescherung. Sind Sie schon durch die Spruchkammer, Herr Hauptmann? Verzeihung, Herr Schiebelhut. Wo denken Sie hin? Das dauert mindestens noch ein Jahr. Ja, unter uns gesagt, es ist besser, wenn es länger dauert. Und was mache ich inzwischen, Krause? Deswegen bin ich übrigens zu Ihnen gekommen. Ich sag's ganz offen. Haben Sie irgendeine Arbeitsmöglichkeit für mich? Vielleicht einen Posten als Fahrer oder sowas? Sie sind ja bei Ihrer Firma ein großes Tier geworden. Und ich will nicht mit Schwarzhandel anfangen. Ich will es nicht. Traf neulich den Feldwebel Bertram. Wissen Sie von der ersten? Ja, ich erinnere mich. Der steht am Bahnhof und handelt mit Zigaretten. Steht sich nicht schlecht dabei, der Junge. Wollte mir gleich ein paar hundert Mark geben, als er sah, dass ich nichts hatte. Bei mir ging es gerade umgekehrt. Kam nach Hause, Anfang vorigen Jahres, meldete mich gleich bei meinem alten Laden. Na, bin ich doch nicht hinter der Buchhaltung sitzen geblieben, sondern wurde Leiter der Einkaufsabteilung. Weil solche Leute wie ich heute rar geworden sind. Ja, von unserer Generation sind doch die meisten noch in Gefangenschaft, oder? Gefallen oder politisch belastet oder sonst irgendwie durch den Krieg angeknackst. Ja, manchmal komme ich mir vor wie ein richtiger Kriegsgewinnler. Und da genügt Ihnen Ihre Arbeit für irgend so eine Firma? Warum denn nicht? Was soll ich denn sonst tun? Sehen Sie sich doch Deutschland an, Krause. Leute wie Sie, die alle Möglichkeiten haben, müssen jetzt etwas in der Politik tun. Sind Sie immer noch nicht von der Politik geheilt? Nee, Schiebelhut, dazu kriegen Sie mich nicht. Ich will anständige Arbeit leisten. Die Politik, die ich heute sehe, ist ein ganz unanständiges Geschäft. Sehen Sie sich das doch mal an. Da haben wir den ganzen Laden wieder, der schon mal pleite gemacht hat. Die alten Parteien, ihre Führer, die treiben es genau wie früher. Die haben nichts dazugelernt. Das gespenstisch ist das. Wollen da weitermachen, wo sie 33 aufgehört haben. Als ob inzwischen nichts passiert wäre. Krause, ich lese alles, was heute geschrieben wird. Da wird immer gefragt, warum schweigt die Kriegsgeneration? Sollten wir nicht doch anfangen zu reden? Was wollen Sie denn sagen? Na, das, was wir alle denken. Und was denken wir denn? Das, was Sie eben gesagt haben. Das meinen Sie, das könnten wir in der Öffentlichkeit aussprechen? Warum denn nicht? Oh, Sie ahnungsloser Engel. Man wird Ihnen sofort sagen, Sie seien ein Neofaschist. Sie lehnten die Demokratie ab. Und anderes mehr. Aber ich lehne die Demokratie gar nicht ab. Ich hatte im Lager Zeit genug, über Hitler nachzudenken und über das, was ich geglaubt habe. Ich weiß jetzt, dass es so nicht geht. Und wie soll es denn gehen, Ihrer Meinung nach? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Man müsste eine Demokratie machen, in der sachliche Arbeit geleistet werden kann, in der die Parteien sich nur insoweit streiten, als es der Sache nützt. Aber nicht dieses Gestreit und Intrigieren, mit dem die Partei über die Sache gestellt wird. Vorläufig wird diese Demokratie jedenfalls ohne uns gemacht. Wir müssen eben mit rangehen. Nein, wir sind in der Minderzahl. Das ist auch ein Grund, warum wir bei der Gründung des neuen deutschen Staates nicht zum Zuge kommen. Sie meinen, wir sind zu wenige? Ja, natürlich. Denken Sie doch an alle, die noch fehlen. Sehen Sie, so geht's. Gerade komme ich selbst erst aus dem Lager, da vergesse ich schon die, die noch drinnen sitzen. Erinnern Sie sich noch an Rösicke, unseren Melder auf dem Rückzug in der Ukraine? Tja, der Rösicke. Der wollte der Erste zu Hause sein. Ja. Und jetzt? Wie heißen Sie? Brenner Johann. Wie lange sind Sie schon im Lager Krikowka? 3 Jahre. Haben Sie Beschwerden? Die Beine, Frau Doktor. Zeigen Sie mal. Oh, Sie haben Wasser in den Beinen, das ist schlimm. Genosse Orlov? Ja, Genossin Doktor. Schreiben Sie den Mann auf für den nächsten Rücktransport. Er ist nicht mehr arbeitsfähig. Da hast du Glück gehabt. Der Nächste? Rösicke Paul. Wie lange sind Sie schon im Lager Krikowka? Seit Frühjahr 1945. Fehlt Ihnen etwas? Magenschmerzen, Frau Doktor. Orlov, was ist das für ein Mann? Ausgezeichneter Facharbeiter, Genossin. Ich lasse Sie 14 Tage ins Lazarett zur Untersuchung einweisen, Rösicke. Es geht also immer noch nicht nach Hause? Vorläufig noch nicht. Tut mir leid. Schade. Bei mir kommt das dicke Ende nach. Dachte, ich würde nicht alt werden beim Baas. Jetzt werde ich bald 37. Der Rösicke, das arme Schwein. Jetzt im Sommer 1947 gibt es noch 7 Millionen, denen es genauso geht wie ihm. 7 Millionen hinter Stacheldraht, hauptsächlich hinter russischen, aber auch noch in französischen und englischen Lagern. 7 Millionen Männer der Kriegsgeneration. Ich höre, dass in Kürze mit den Vorarbeiten zur Verfassung begonnen wird. Man baut also einen neuen Staat ohne die 7 Millionen. Haben die Leute von der Besatzung und unsere Politiker sich das eigentlich überlegt? Geht das überhaupt juristisch? Krause, der in allen möglichen Wirtschaftsfragen mit den Amerikanern zu tun hat, erzählt mir neulich von einer Unterhaltung, die er hatte. Ihr Jugendprogramm ist eine sehr schöne Sache, aber Sie sind gerade im Begriff, einen erheblichen Unterlassungsfehler zu begehen. Und der wäre? Wissen Sie, dass Sie sich mit der Jugend, mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigen, mit ihnen kameradschaftlich verkehren, sie in ihre Clubs einladen, mit ihnen Sport treiben, das ist alles ganz in Ordnung. Aber ist es Ihnen schon mal aufgefallen, Mr. Braun, dass Sie an der Grenze dieser Jugend auf eine ganze Schicht von Menschen stoßen, die Sie nicht ansprechen? Obwohl Sie jedes Mal, wenn Sie ihnen begegnen, das Gefühl haben, es würde sich lohnen, mit ihnen zu sprechen. Was für Leute meinen Sie? Die Zwischengeneration. Ein komisches Wort. Es ist nicht so komisch, wenn Sie das Generationsproblem in Deutschland genau analysieren. Das müssen Sie doch getan haben, wenn Sie ein Jugendprogramm aufstellen. Unser Jugendprogramm geht von der Tatsache aus, dass die ältere Generation in Deutschland entweder mit dem Faschismus gemeinsame Sache gemacht oder im Kampf gegen ihn versagt hat. Mit ihr ist nicht mehr viel Staat zu machen. Gründlich umerziehen können wir nur noch die Jugend. Diese Einteilung Jugend, Alter ist mir eben einfach zu schematisch. Sie geht an der Tatsache vorbei, dass wir in Deutschland heute noch eine breite Schicht von Leuten haben, die etwa 25 bis 40 Jahre alt sind, eben die Menschen, die ich Zwischengeneration nenne. Tja, und was sind denn nun Ihrer Meinung nach die besonderen Merkmale dieser Generation? Sehen Sie, das sind die Leute, die nur noch die Abstiegsjahre der Weimarer Republik mitgemacht haben und als junge Männer oder Frauen in den nationalsozialistischen Staat hineinwuchsen. Also die von den Nazis am stärksten infiziert. Oberflächlich betrachtet? Ja. Wenn man genauer hinsieht, kommt man zu anderen Ergebnissen. Dann sind es nämlich die, die keine Hypothek aus der Weimarer Republik mit sich herumschleppen. Und ferner die, die vom Nazismus am wenigsten Nutzen gehabt haben, weil sie nämlich die Ehre hatten, für ihn 6 Jahre lang auf den Schlachtfeldern zu bluten. Diese Jahrgänge sind bekanntlich am stärksten mitgenommen. Sie haben die Wirkungen der Diktatur und des Krieges aufs Kräftigste am eigenen Leibe erlebt. Tja, und haben Sie daraus nun auch die richtigen Folgerungen gezogen? Tja, das ist schwer zu sagen. Sie stehen vorläufig ziemlich ratlos herum. Natürlich haben Sie einen Haufen halber und einige ganze Ideen. Aber es ist Ihnen dabei unbehaglich zumute. Jedes Mal, wenn Sie den Mund aufmachen, sprechen die Alten, die Überbleibsel aus der Republik, die ihre Stellung wieder bezogen haben, von Neofaschismus. Bloß weil die Zwischengeneration das Gefühl hat und dieses Gefühl in ihren Ideen zu verarbeiten sucht, dass Adolf Hitler kein Betriebsunfall war. Sie sprechen in eigener Sache, Herr Krause? Allerdings. Ich bin 34. Und ich sage Ihnen ganz offen, dass auch die Besatzungsmacht uns enttäuscht. Wir finden kein Echo bei Ihnen. Unsere Welt ist Ihnen ganz fremd. Wahrscheinlich spüren Sie, dass man uns nicht erziehen kann wie die Jungen. Nein, das kann man wirklich nicht. Dazu hat uns der Wind ein wenig zu heftig um die Nase geweht. Und einfach befehlen, wie man es den Alten kann, die aus ihrem Schuldgefühl heraus jeden Befehl befolgen, das geht auch nicht mit uns. Wir sind unbequem. Wir sind eine Generation, die unmittelbar aus dem unbedingtesten Gehorsam in die unbedingteste Kritik gesprungen ist. Es wäre gut, wenn Sie einsehen wollten, dass das nicht bloß Anmaßung ist. Man sollte einfach nur ruhig und sachlich mit uns reden. Und das ist sehr notwendig. Denn man kommt nicht um die Tatsache herum, dass wir es sein werden, die in den nächsten Jahrzehnten das politische Klima in Deutschland machen werden. Eine ziemlich akademische Unterhaltung. Da höre ich ganz andere Gespräche mit. Kam unlängst an einer langen Bretterwand vorbei, die über und über mit Plakaten bedeckt war. Vor ihr stehen zwei junge, nicht mehr ganz junge Männer. Ich schnappe einen Gesprächsfetzen auf. Gehst du am Sonntag wählen? Ich bin da nicht bekloppt. Ich auch nicht. Wozu brauchen wir überhaupt Parteien? Ja, wozu? Die streiten sich doch nur um irgendwelchen Quatsch. Wahrscheinlich, wer die meisten Posten kriegt. Dabei ist doch ganz klar, was gemacht werden muss. Dass nämlich alle zusammenstehen gegen die Not. Dazu braucht es aber keine Parteien. Da haben wir sie, die Neofaschisten. Wenn man sie fragen würde, was Faschismus sei, würden sie nur dumm aus der Wäsche gucken. Sie wüssten es wirklich nicht. Aber darüber aussprechen können sie sich nur unter ihren Altersgenossen. Und die sind ziemlich zusammengeschmolzen. Ein einziger Geburtenjahrgang, 1917, bietet folgendes Bild. Von 100 Männern, die 1947 30 Jahre alt wurden oder geworden wären, sind 23 gefallen, gestorben oder vermisst. 2 befinden sich in russischer Kriegsgefangenschaft. 31 sind schwer kriegsbeschädigt, 5 geringer kriegsbeschädigt und 2 sind durch Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig geworden. Das bedeutet, dass es 1947 unter 100 im Alter von 30 Jahren stehenden Deutschen nur 37 Gesunde gibt. So jedenfalls hat es die Statistik errechnet, die hinzufügt, dass der deutschen Zahl 37 in der Schweiz beispielsweise die Vergleichszahl 87 gegenübersteht. Und wieder das Tagebuch unseres Reporters. Frankfurt, Frühjahr 1948. Es liegt irgendetwas in der Luft. Interne Informationen über eine bevorstehende Geldreform. Die Amerikaner drängen auf die Fertigstellung einer Verfassung für Westdeutschland. Traf neulich Schiebelhut. Ist jetzt doch zum Studium zugelassen worden. Er fragte mich um Rat wegen eines Gesprächs, das er unlängst mit einem ehemaligen hohen HJ-Führer gehabt hatte, der an ihn herangetreten war. Gab mir einen Artikel zu lesen, den dieser geschrieben hatte. Der Aufsatz hieß »Der politische Weg der Kriegsgeneration«, fand darin folgende Absätze. Verkörpern die alten Parteien die politische Form unseres Volkes oder nicht? Anders ausgedrückt, finden wir, die Kriegsgeneration, in den Lizenzparteien eine politische Heimat? Können wir in ihnen und mit ihnen das Schicksal unseres Vaterlandes gestalten? Die Frage ist schon beantwortet. Keine der alten Parteien vermochte, die Jugend zu gewinnen und die Generation des großen Krieges mit politischen Impulsen zu erfüllen. Manche unter uns haben sich den Laden einmal angesehen, kehrten aber rasch in die politische Reserve zurück. Die alten Parteien scheinen die Regel der Bourbonen, nichts vergessen und nichts dazugelernt, wortgetreu übernommen zu haben. Sie sind uns im Innersten fremd. Im Konstruktiven fordern wir Mut zur Realpolitik auf allen Linien. Der soziale Umschichtungsprozess verwischte die alten Klassen. Bezeichnungen wie links, rechts oder Mitte sind gegenstandslos geworden. Sie treffen die politische Struktur unseres Volkes nicht mehr. Unsere Bemühung wird die Frucht einer realpolitischen Analyse und zugleich der Weg aus der gegenwärtigen Krise der Parteien sein. Wir werden uns an keinen Stand oder an keine Klasse wenden. Wir kennen weder Alt- noch Neubürger. Wir spekulieren weder mit den Heimatvertriebenen noch mit den sozial Entrechteten. Wir wollen keine Partei im üblichen Sinne. In uns ist lebendig die Bewegung auf das Ganze des Volkes hin. Wir glauben an die erzieherische Macht der Not. Ihr Ergebnis wird die Union aller Deutschen sein. Die Not der Gegenwart zwingt nicht nur das einzelne Volk zum Burgfrieden, sie gebietet auch den kontinentalen Zusammenschluss. Dabei wissen wir, Europa wird weniger das Werk von Tagungen und Konferenzen, als vielmehr die Frucht eines gemeinsamen Kampfes um die Erhaltung der europäischen Art sein. Ich pfiff vor mich hin. Das war ja vielleicht eine Kiste. Ich wollte gerade etwas zu Schiebelhut sagen, da kam er mir zuvor. Weißt du, das passt mir nicht. Wenn man es so liest, meint man, es könnte stimmen. Aber es ist doch zu dick aufs Brot geschmiert. Na, und das mit der Bewegung auf das Ganze des Volkes hin und mit der Union aller Deutschen und der Erhaltung der europäischen Art, das haben wir doch schon mal gehört, Schiebelhut, oder? Na klar, sagte Schiebelhut. Und er fügte hinzu. Weißt du, der hat ebenso wenig dazugelernt wie die Parteien, denen er das vorwirft. Ich mach da nicht mit. Übrigens, hast du mal eben Zeit? Wofür denn? Ich bin gerade auf dem Weg zu Dr. Werner. Das ist ein junger Dozent auf der Uni, bei dem ich Soziologie höre. Prima Mann. Er lädt jede Woche ein paar Leute zum freien Gespräch ein und ich könnte dich mitnehmen. Wenn man mit ihm spricht, durchschaut man das ganze Gerede. Ging also mit. Wir kamen in das mit Büchern und Menschen angefüllte Zimmer des Dozenten. Der ständige Umgang mit seinen Hörern gehört zum Lebensstil des jungen Hochschullehrers. Das Gespräch ist schon im Fluss. Ich setze mich vorsichtig auf einen Bücherstapel und höre, wie Dr. Werner gerade sagt, »Glauben Sie mir, das politische Unbehagen wird seine schärfsten Formen erst dann annehmen, wenn die allerärgsten Schwierigkeiten behoben sein werden. Wenn die Leute einmal Zeit haben werden, nachzudenken.« »Ich möchte nur wissen, warum die heutigen politischen Führer alles so falsch machen. Warum sie, obwohl sie immer wieder betonen, wie sehr es ihnen um die junge Generation zu tun ist, einfach keine Resonanz bei uns finden. Das wesentliche Merkmal der heutigen Führung ist ihre Ahnungslosigkeit. Sie hat das bisher gültige Konzept der Demokratie aus den Gedankengängen des Westens übernommen. Dieses lautet, man muss so weit wie möglich alle schädlichen Einflüsse ausschalten und ist dann in der Lage, eine Demokratie verfassungsmäßig hervorzubringen. Im Rahmen dieses Konzeptes weiß ich dann ganz genau, wie eine funktionierende Demokratie auszusehen hat. Aber sie steht heute vor der wahren Unmöglichkeit, diesen Plan zu verwirklichen. Ja, das haben wir doch gesehen, dass es so nicht geht. Das ist Ihre Haltung. Aber vergessen Sie nicht, dass man diese Haltung als unpolitisch verdächtigt. Und sie ist es auch bis zu einem gewissen Grade. Insofern, als Sie eine Abneigung zeigen, sich mit den technischen Problemen einer solchen Demokratie zu beschäftigen. Es fragt sich nur, was steht hinter dieser Abneigung? Faulheit? Interessenlosigkeit? Oder nur ein instinktives Wissen darum, dass die Aufgaben, die vor uns stehen, nicht mit den Rezepten gelöst werden können, die schon 33 versagt haben? Würden wir uns denn immer wieder mit Ihnen über diese Dinge unterhalten, wenn Sie uns nicht interessierten? Richtig. Das gehört zum Tatbestand der Ahnungslosigkeit, von der ich vorhin sprach. Die alten Politiker haben keine Ahnung, wie die jüngere Generation tatsächlich denkt und empfindet. Vor allem wissen sie nicht, dass sie jeglicher Dogmatik grundsätzlich abgeneigt ist. Das stimmt. Wer macht bei uns auf der Uni schon in Dogmen? Nur die paar Kommunisten und der Stoßtrupp der theologischen Fakultät. Sehen Sie, und deshalb fühlen Sie sich auch von den Parteisatzungen abgestoßen. Ich wette, dass die Programmatik einer Demokratie ohne Parteien heute von dem überwiegenden Teil der Jüngeren stürmisch begrüßt werden würde. Da können Sie Gift darauf nehmen. Da habe ich Ihnen eine Falle gestellt. Nicht etwa, weil Ihnen dieser Gedanke sofort die Anklage auf Neofaschismus einträgt. Das auch. Nein, weil wir die Parteien rein technisch brauchen, um eine Demokratie zustande zu bringen. Das sehe ich nicht ein. Ich habe mir die amerikanische und die Weimarer Verfassung genau angesehen. In ihnen kommt das Wort Partei überhaupt nicht vor. Jetzt werden Sie sophistisch. Das Parteileben hat in den westlichen Ländern schon sehr gesunde historische Wurzeln. Auch wenn sie nicht in den Verfassungen aufgezeichnet sind. In Ihrem Einwand drücken sich auch keine staatsrechtlichen Bedenken aus. Das können Sie mir nicht weismachen. Sondern eben nur das klare Empfinden davon, dass in Deutschland eine heillose Entartung des Parteigedankens vorliegt. Auf die Gefahr hin, sofort als Faschist abgestempelt zu werden, muss ich Ihnen doch einmal einen Satz von Karl Schmitt zitieren. Die Diktatur ist nur der sichtbare Ausdruck einer gesellschaftlichen Anarchie. Genau so ist es. Erst wenn es keine gemeinsamen Wertschätzungen mehr gibt, durch die ein Volk untereinander verbunden ist. Wenn gesellschaftliche Anarchie herrscht, fliegen die Leute auf die Idee der Gemeinschaft. Deshalb ziehen heute nur Christentum und Kommunismus. Das ist alles schön und gut. Aber erschöpfen wir uns nicht zu sehr in der Verneinung? Damit, dass wir feststellen, was alles falsch ist, ist doch schließlich noch nicht viel getan. Kommt es nicht darauf an, Mittel und Wege aufzuzeigen, eigene Ideen zu äußern, die uns aus dem bisherigen Zustand herausbringen? Zunächst ist es schon sehr heilsam, die Situation in ihrer ganzen Verfahrenheit zu sehen. Der Therapie muss eine richtige Diagnose vorangehen. Und die genaue, scharfe Analyse ist dann besonders wichtig, wenn unsere Ideen auf den ersten Blick gefährlich anmuten. Worin besteht die Gefährlichkeit dieser Ideen? Wir sind uns doch darüber einig, dass der Nationalsozialismus kein Betriebsunfall gewesen, nicht von ungefähr gekommen ist, sondern schon seine historischen Gründe und Kausalkonnexe hat. Und wenn wir daraus weiterfolgen, dass wir völlig schuldlos an allem sind, sozusagen Opfer einer historisch bedingten Entwicklung, würden wir nicht damit die Entscheidung und die Verantwortung in der Politik überhaupt aufheben, uns zu Objekten der Geschichte entwürdigen? Das lässt sich doch wohl kaum mit der Vorstellung verbinden, die wir von der Persönlichkeit und von uns selber haben. Wenn wir uns darüber klar sind, laufen wir nicht wieder Gefahr, uns von den billigen Rezepten der Diktatur bestechen zu lassen. Ja, und einige Zeit darauf fand ich ganz zufällig in einem alten Lagebericht Eisenhowers aus dem Jahre 1946 folgenden Satz. Weite Kreise der deutschen Bevölkerung glauben, dass die Parteien und Führer, die heute in den Vordergrund treten, weitgehend die gleichen sind, die seinerzeit unfähig waren, die Probleme der Weimarer Republik zu lösen oder die Machtergreifung durch Hitler zu verhindern. Und dass diese Personen wenig zu bieten haben, was konstruktiv erscheinen könnte. Scharf beobachtet, dachte ich. Jetzt schreiben wir 1948, aber an der Sache hat sich nichts geändert. Ich musste daran denken, als ich kürzlich davon hörte, der Chefredakteur einer bekannten Zeitung habe den Ministerpräsidenten seines Landes öffentlich angegriffen, weil dieser 1933 im Reichstag dem Ermächtigungsgesetz für Hitler zugestimmt hatte. Ich fuhr hin, um mit dem mutigen Herrn ein Interview zu machen. Natürlich war er einer aus unserer Generation. Das Ja zum Ermächtigungsgesetz wurde ausgesprochen von Männern, die sich über die verderblichen Absichten Hitlers durchaus im Klaren waren. Er war ziemlich wütend, als er das sagte. Ich stellte meine Fragen. Teilen Sie die Ansicht weiter Kreise, dass dieser Vorgang die politische Unfähigkeit einer ganzen Schicht älterer Politiker beweist? Allerdings. Die alten Parteiführer haben damit ihr Versagen bewiesen. Glauben Sie, dass eine politische Erneuerung dadurch möglich wird, dass die Jüngeren in die Parteien gehen und sie auf diese Weise neu durchbluten? Nein. In den Parteien geht heute Folgendes vor sich. Die alten Führer sammeln eine Anzahl ganz unbedeutender, aber verlässlicher alter Leute um sich, mit denen sie die Schlüsselstellungen besetzen. Auf diese Weise wird die Parteiklique gebildet. In die Parteiklique werden nur wenige junge Männer hineingehen, schon deshalb, weil die wertvollen jungen Männer da nicht mitmachen. Es wird abgewartet werden müssen, bis der natürliche Vorgang des Aussterbens eine normale Regeneration herbeiführt. Unterschätzen Sie da nicht den Lebenswillen der Kriegsgeneration und den Ernst Ihres Unbehagens in der Politik? Man muss dieses Unbehagen genau analysieren und kommt dabei um kritische Bemerkungen gegen unsere Generation nicht herum. Es ist das Unbehagen von Leuten, die von Demokratie gar nichts wussten und aber das, was sie sehen, mit dem Begriff Demokratie gleichsetzen. Man muss das scharf bekämpfen und immer wieder sagen, dass Demokratie nichts mit dem Schauspiel des Interessenkampfes verschiedener Parteiklüngel zu tun hat. Wird nicht gerade aus dieser Einsicht der Wunsch nach einer revolutionären Lösung entstehen? Eine Revolution halte ich für ausgeschlossen. Erstens, weil wir Deutsche sind. Zweitens, weil die Möglichkeit hierfür, die im ersten oder zweiten Jahr nach dem Zusammenbruch bestand, nicht genützt werden konnte. Drittens, weil alle revolutionären Versuche leicht einen antidemokratischen Charakter bekommen und sich damit die Feindschaft der Besatzungsmächte zuziehen. Viertens, weil die Besatzungsmächte für unabsehbare Zeit in Deutschland bleiben und einen Bürgerkrieg um ihre eigenen Sicherheit willen nicht zulassen werden, auch wenn sie den Zielen einer revolutionären Aktion der Jungen vielleicht sympathisch gegenüberstehen. Wie beurteilen Sie die Aussichten einer neuen Partei, in der sich die politischen Bestrebungen der Kriegsgeneration kristallisieren würden? Ich halte den Zeitpunkt für die Gründung einer solchen Partei nicht für gekommen und ganz allgemein ihre Aussichten für schlecht. Sie müsste äußerlich den bisher bestehenden Parteien angeglichen werden, um sich nicht den Vorwurf des Neofaschismus zuzuziehen, wenn auch einige der schlimmsten Übelstände der alten Parteien abgeschafft werden könnten. Besonders der Fraktionszwang und die Parteidisziplin. Trotzdem wäre die neue Partei zunächst eine Partei wie die anderen auch und damit irgendwie in dem leicht ihre Grundsätze erschütternden Mechanismus drin. Außerdem hätte sie die alten Parteien mit ihren riesigen Geldquellen in geschlossener Front gegen sich. Man würde dann zum ersten Mal das Schauspiel erleben, dass diese sich restlos einig wären. Im Kampf gegen die neue Generation. Das war 1948, vor 3 Jahren also. Inzwischen ist alles ganz anders geworden. Das stabile Geld hat neue Verhältnisse geschaffen. Der Reichtum ist gewandert, die Armut ist gewandert. Und der Kalte Krieg wird immer kälter. Die Kriegsgeneration ist eher noch ruhiger geworden, als sie es schon vorher war. Aber die biologischen Gesetze wirken sich aus. Die Leute zwischen 30 und 45 sind nun mal an der Reihe. Man findet sie plötzlich an allen Ecken und Enden. Selbst in den Parteien kommen sie langsam hoch. Man hat den Eindruck, dass durch sie Politik uninteressanter wird, leidenschaftsloser, sachlicher, kühler. Wo sie hinkommen, scheint die Ideologie aus der Politik zu verschwinden. Aber auch die Fehler, die man ihnen gegenüber begangen hat, wirken sich aus. Herr Rehmer ist keineswegs so unbeliebt, wie man glaubt. Auch wenn wir hier in Hessen so gute Demokraten sind und Niedersachsen ganz, ganz weit weg ist. Und die Rehmers können nicht mit den alten demokratischen Methoden fertig gemacht werden. Die halten sich nämlich nicht an die Spielregeln. Die Leute aus der Kriegsgeneration suchen immer noch nach neuen Methoden und neuen Regeln. Einige unter ihnen sind endgültig enttäuscht. Die gehen dann zu den Rehmers und Hedlers und Dohls. Die anderen warten noch immer ab. Das heißt nicht, dass sie inzwischen gar nichts tun. Sie leisten ihre Arbeit, sie sammeln Erfahrungen und sie haben einen sehr langen Atem. Sie wissen, dass sie Zeit haben. Die Alten werden eines Tages nicht mehr da sein, die Besatzungsmächte werden eines Tages verschwinden, aber sie werden da sein. Und dann, erst dann wird sich entscheiden, wohin Deutschland geht. Es wird nicht den Weg der Adenauers und Schumachers gehen. Es besteht Gefahr, dass es den Weg der Rehmers und Hedlers geht. Aber wenn die Kriegsgeneration stur bleibt und durchhält, wird es einen dritten Weg gehen, einen unbequemen, neuen, einen, der erst gesucht wird. Müssen wir darauf hinweisen, dass unser Reporter wieder mal aus seinem Tagebuch referiert hat? und dass das also nicht die offizielle Meinung des Senders darstellt. Ihr Schüttingwerke? Bitte Herrn Krause. Herrn Direktor Krause? Wieso Direktor? Ich verbinde mit dem Sekretariat. Hier Sekretariat, Direktor Krause. Kann ich Herrn Krause sprechen? Hier spricht Schiebelhut. Moment mal, ich will es versuchen. Herr Direktor? Ja? Herr Schiebelhut auf Leitung 3. Hallo, Schiebelhut. Menschenskind, du bist ja ein dickes Tier geworden. Ja, es war nicht aufzuhalten. Ist aber alles halb so schlimm. Bei dir ist immer alles halb so schlimm. In Russland hast du das auch immer gesagt. Und wie ist es uns dort ergangen? Naja, vorläufig ist es Schluss. Bis hierher und nicht weiter. Ich glaub dir kein Wort. Du wirst auch noch Vorstandsmitglied oder sowas ähnliches. Du wirst lachen, das sollte ich gerade werden. Siehste? Gar nicht, siehste. Ich habe schon abgelehnt. Bist du verrückt? Da verdienst du doch eine Stange Geld dabei. Na, weißt du, Geld verdienen kann ich hier auch genug. Na und? Die ganze Richtung passt mir nicht, verstehst du? Unsere Industrie sind immer noch ein paar alte Herren an der Spitze. Ich soll deren Spielchen mitspielen, dazu habe ich keine Lust. Bin zu alt, um den jungen Mann zu machen. Das kann ich verstehen. Ja, wenn man was Neues entwickeln könnte. Aber vorläufig, naja, ich kann warten. Übrigens, wie geht's dir denn, Herr Hauptmann? Ich pauke gerade fürs Staatsexamen. Hey, Donnerwetter. Ich halte dir den Daumen. Halt mir lieber den Daumen, dass ich nachher eine Stelle kriege. Oh ja, und eine Penne wirst du schon kommen. Hoffentlich erzählst du dann deinen Schülern das Richtige. Na, ich werde mir Mühe geben. Du, Krause, hast du auch die Einladung bekommen? Welche Einladung? Ach so, du meinst die Einladung zum Divisionstreffen? Ja, am 15. in Münster. Du, ich war ganz platt. Ich auch. Gehst du hin? Na, ein bisschen Angst. Du und Angst. Wovor denn? Dass wieder die alten Phrasen gedroschen werden. Kann's einfach nicht mehr hören, wenn von Wiederherstellung der Ehre und deutschem Soldatentum geredet wird. Ganze nationale Platte. Als ob es heute nur um Deutschland allein ginge. Hast du denn die Einladung nicht richtig gelesen? Da steht doch, Europa ruft. Wir rufen Europa. Das ist mir schon zu viel. Die sollen den Mund nicht so voll nehmen. Europa ruft gar nicht, am allerwenigsten nach uns. Das kannst du mir glauben. Ich war im letzten Jahr sehr viel im Ausland. Wir sollten so stolz sein, zu warten, bis man uns ruft. Es ist doch aber schon ein Fortschritt, dass Sie nicht geschrieben haben, Deutschland ruft. Ja, allerdings. Und wenn ich hinfahre, dann nur deswegen, weil mir das ein bisschen Hoffnung gibt. Das finde ich auch. Du, wir sollten hinfahren, um zu verhindern, dass da Blödsinn gemacht wird. Deswegen sind wir doch nicht 7 Jahre lang Soldat gewesen, dass wir die Kameraden von vorn anfangen lassen. Sehr richtig. 7 Jahre lang waren sie Soldaten. Aber manche sind es noch immer. Rösicke? Ja? Ob wir noch mal nach Hause kommen? Ach, lass mich in Ruhe. Schütze Rösicke. Was ist denn? Ob es das noch gibt? Deutschland? Wir sind doch dort. Krylovka liegt doch in Deutschland. So sehen sie aus, die Nächte des Grenadiers Rösicke. Ob wir es wollen oder nicht, unsichtbar baut Krylovka mit an Deutschland. Das ist ein unbequemes Wort, aber wir schreiben es Deutschland ins Gedächtnis. Sie hörten eine Sendung der Abteilung Aktuelles Wort mit dem Titel »Die Unbequemen«. Aufzeichnungen und Gespräche der Kriegsgeneration in einem Bericht von Alfred Andersch. Regie Hans Kettler.